Andacht vom 26.05.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Lektionen aus Johannes 6. Wir sprachen letzte Woche über Johannes Kapitel 6. Dieses Kapitel hat mein Herz jahrelang bewegt. Ich dachte viel darüber nach. Nichts ist wunderbarer als die Mirror Study Bible. Sie beschreibt den ganzen Kontext griechischer und hebräischer Worte. Ich dachte auf dem Flug nach Teresina und zurück je 3 Stunden mit Hilfe dieser Bibel über Johannes 6 nach. Als ich heute Nacht aufwachte, wurde ich daran erinnert. Die Zeit hier ist zu kurz, um alles zu teilen. Ich werde ein paar Dinge herausnehmen. Da waren viele Leute. Jesus nahm Brot und Fisch, dankte und teilte es. Dann ging Jesus auf den Berg, während die Jünger über den See fuhren und gegen den Wind kämpften. Dann hatten sie Angst, weil Jesus kam. Am nächsten Tag konnten die Menschen Jesus nicht finden. Sie gingen zu dem anderen Ort und fanden ihn. Ich teile ein paar wichtige Schlüssel mit euch. Erstens, als sie ihn zum König machen wollten, ging er allein auf den Berg. Gott sagte zu mir: Reinhard, ich möchte, dass du das Gleiche tust, wenn die Menschen berührt sind davon, dass du Wunder tust und Zeichen vollbringst in meinem Namen. Das ist etwas, was jeder beherzigen muss, der Gott dient. Denn Menschen sind Menschen. Wenn sie sehen, dass Gott machtvoll durch jemanden wirkt, wollen sie ihn erheben. Ich habe so viel gesehen, wo Gott machtvoll gewirkt hat. Und die Menschen kommen am nächsten Tag und bringen tausende andere mit. Und was geschieht dann? Sie machen einen Menschen zum Helden. Menschen wollen immer einen Helden haben. Das ist die menschliche Natur. Wir müssen uns daran erinnern, dass es Jesus ist, der durch uns wirkt. Erlaube den Menschen nicht, dich zu erheben. Jesus ging auf den Berg, um alleine zu sein mit dem Vater. Mache niemanden zu deinem Helden außer Jesus. Denke nie, dass jemand toll ist, weil er große Dinge getan hat. Nie. Die Motive der Menschen sind komplett falsch. Schaut, kurze Zeit später wollten sie ihn umbringen. An einem Tag wollen sie ihn als König, am nächsten Tag wollen sie ihn umbringen. Das würde dir auch passieren. Oh, ich mag diesen Mann. Er wird mein Leben verändern. Aber bald darauf wirst du verworfen. Und du wärst nur enttäuscht. Deshalb mach das nicht. Was ein Mensch sein kann, ist der Kanal. Wir erheben mit allem, was wir tun, den Herrn. Gott wird in diesen letzten Tagen nicht die großen Frauen und Männer benutzen. Er wird die einfachen Leute benutzen für die große Ernte. Das nächste, die Jünger waren im Boot auf einem See. Sie hatten 2 bis 3 Kilometer über den See zu fahren. In einem Boot, mit dem du 3 Kilometer fahren musst, noch dazu gegen den Wind, das dauert. Aber in dem Moment, wo Jesus ins Boot stieg, wurden sie teletransportiert. Im Sturm des Lebens ist es nicht die Anstrengung deines Herzens, die dich vorwärts bringt. Wie viele Menschen gehen im Sturm des Lebens fast unter? Wir leben in einer sündigen Welt mit sündigen Menschen. Im Sturm müssen wir im Sieg Jesu gehen und nicht in unserer Kraft. Wenn du verstehst, dass es die Erfahrung der Gegenwart Jesu ist, die dich zum Ziel bringt, egal wie stark der Sturm ist, dann hast du gewonnen. Schau auf die Jünger, mit ihrer eigenen Anstrengung ruderten sie. Sie mühten sich stundenlang ab. Dann kam Jesus und schon waren sie am Ziel. Im Sturm ist es mühsam, nicht auf die eigene Kraft und nicht auf andere Menschen, sondern auf Jesus zu schauen. Petrus ist da. Wow, er ist 3 Jahre mit Jesus gegangen. Ihn müssen wir fragen. Nein, es geht nur um Jesus. Er bringt uns vorwärts. Im Sturm des Lebens musst du die Erfahrung der Gegenwart Jesu machen. Wenn du dich mit ihm verbindest, kannst du überall hinkommen und du wirst ans Ziel kommen. Warum ist es so schwer für uns, Jesus zu vertrauen? Warum wollen wir unsere Probleme selber lösen? Wann endlich geben wir uns Jesus total hin? Wenn du Jesus erfährst und erlebst, wenn du seine Gegenwart kennst, wirst du loslassen können. Denkst du wirklich, dass mit Jesus im Boot irgendetwas oder irgendwer sie abhalten hätte können, ans Ziel zu kommen? Wir müssen dahin kommen, im Sturm nicht auf unsere Kraft zu vertrauen, sondern uns zu verbinden mit Jesus. Drittens, die Menschen aßen das Brot, nachdem Jesus dem Vater im Himmel gedankt hatte. Sie aßen, nachdem Jesus gedankt hatte. Das ist ergreifender Glaube. Warum verwendete Johannes dieses Wort nachdem? Wir wollen immer nach dem Erleben des Wunders danken, nicht davor. Habt ihr verstanden? O Gott, tu dieses, mach jenes. Und danach danken wir. Gott ist gut. Leute, Wunder geschehen, wenn du gelernt hast, zuvor zu danken. Ich habe gelernt, Gott Dank zu sagen für all das, was er mir in Brasilien geben würde. Ich danke ihm, dass er mir Gesundheit für meinen Körper gegeben hat, wenn ich Krankheit spüre. Mein Gebetsleben ist ein einziges Danken und Vertrauen. Ich wünschte, ich könnte diese Erkenntnis weitergeben. Wir leben so in der Erwartung des Wunders, dass wir erst nachher danken, statt vorher. Ergreifender Glaube ist so kraftvoll. Ich weiß, dass es sehr wenige Prediger gibt, die da mit mir übereinstimmen. Ich habe kein Problem damit. Ich habe das früher auch nicht verstanden. Aber inzwischen ist Danke, Jesus, mein Gebet. Schaut, vor 2 Wochen ging ich hier die Treppe herunter ins Büro, meine Kaffeetasse in der einen Hand und Dokumente in der anderen. Ich rutschte auf den Stufen aus. Ich hatte keine Hand frei, um mich festzuhalten und versuchte instinktiv, die Tasse zu retten. Auf der Tasse steht auf Spanisch: der beste Papa der Welt. Ich trinke nur aus ihr Kaffee. Also, ich stürzte. Ich schlug mich am Knie an, an der Schulter, am Ellbogen und an der Hüfte. Als ich fiel und mich verletzte, sprangen Marina und Daniel von ihren Stühlen im Büro auf, um mir zu helfen. Ich habe wirklich liebe Leute hier. Aber ich sagte nur: Danke, Jesus. Danke, Jesus. Dann saß ich auf meinem Stuhl im Büro und hatte starke Schmerzen und sagte nur: Danke, Jesus. Und nach ein paar Minuten war der ganze Schmerz weg. Das Wunder kommt nicht, bevor wir nicht gedankt haben. Richte in allem das vollbrachte Werk Jesu am Kreuz auf und danke ihm. Hör auf, dieses stressige Leben zu leben, in dem du alles selbst löst. Lerne, ein entspanntes Leben zu führen, indem du Jesus für alles dankst und die Wunder werden geschehen. Gott wird dir nicht mehr geben, weil du ein glückliches Herz hast. Aber ein glückliches Herz konzentriert sich auf das vollbrachte Werk des Kreuzes und wird es sich holen. Es wird ergreifen, wissend, dass das Wunder schon geschehen ist. Das muss ein Lebensstil werden. Viertens, In Vers 26 und 27 lesen wir: Arbeitet nicht für Nahrung, die vergeht, sondern für ewige Speise. Schaut, sie wollten Jesus nicht als den, der er war, sondern für das, was er tat. Jesus sagt: Ihr wollt nur die natürlichen Dinge von mir, nicht mich. Aber erstens ist das nicht befriedigend und zweitens wirst du am wahren Jesus vorbeilaufen. Das macht mich so traurig. Warum glaubst du an Jesus? Weil er mich heilt, weil er mir dies oder jenes gibt, weil er mir Gnade schenkt. Nein, Jesus baut eine Gemeinde auf, die leidenschaftlich ihn sucht. Überleg dir, warum du Jesus willst. Amen.